ein Lied sein, das ich immer sehr gehasst habe, nämlich Fantasy von Earth and Fire, von dem ich aber eine lange Remix-Edit-Version neulich in die Hände bekommen habe, und seitdem liebe ich dieses Stück über alles und finde, dass Earth and Fire eine der größten Gruppen aller Zeiten war und dieses Lied eines der besten überhaupt. Das hätte ich als 20-Jähriger sicherlich nicht behauptet, aber vielleicht gibt es heute 20-Jährige, die das bereits genauso sehen. Das war auf jeden Fall Hans Nieswand im 1Live Kultkomplex Spezial elektronische Melodien. Ich wünsche euch eine wunderbare Nacht und eine großartige Woche. Ich fliege morgen nach Barcelona auf die Bread and Butter Modemesse, die einstmals hier im Sektor in Köln stattgefunden hat, aber seitdem umgezogen ist, und wir hören uns dann nächste Woche in alter Frische wieder, vielleicht mit ein bisschen spanischer Musik oder vielleicht mit ein bisschen anderer Musik aus Köln. Es erscheint sehr viel Material zur Zeit, das wird also nicht knapp hergehen. Gute Nacht einstweilen, macht es gut, ciao.